Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ist die Geschichte schon zu Ende? Hat sie dir denn gefallen? Ja. Dann ist die Geschichte nie zu Ende. I will follow him. Er hat's geschafft zu fliehen. Follow him wherever he may go. Und jetzt ist er untertaucht. Und über alle Berge. Aber wir werden ihm folgen. I must follow him. Und wir folgen euch. Sind ganz nah dran. Nichts kann uns aufhalten. Schicksal. Schicksal. Akte 8.8. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Ja, hallo. Ja? Ja? Ja, für die Sendung bin ich zuständig. Zwangsgebühren ist eigentlich... Sie konnten den Text der Sendung nicht verstehen. Ja. Weil die Musik so laut war. Im Grunde ist es ja gar keine Gebühr. Das tut mir leid. Nein, wir sind natürlich keine... Nein, wir glauben nicht, dass wir mehr Hörer bekommen, wenn wir alles mit Musik... Manche Menschen mögen Schlager. Ich würde das auch nur ungern zahlen ja auch Beiträge. Das sind Walter Filz und Michael Lissek. Sie arbeiten als Redakteure beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Beim nächsten Mal machen Sie Musik leise. Was? Gar keine Musik. Amazon Prime. Ja, dann müssen Sie eben Deutschland. Wiederhören. So sympathisch die beiden sein mögen, als Top-Journalisten kann man Walter Filz und Michael Lissek sicher nicht bezeichnen. Boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt zu Frau Müller Geburtstag feiern. Walter, bringst du noch Gläser mit? Ja, bin schon unterwegs. Von den großen Enthüllungsreportagen ihrer Kollegen können Michael Lissek und Walter Filz nur träumen. Letzte Nacht habe ich vielleicht was Verrücktes geträumt. Ich saß im Büro, da ruft mich ein Typ an und sagt, er sei ein Whistleblower und habe 11 Millionen Dokumente für mich. Darunter 4,5 Millionen E-Mails. Ein Whistleblower hat Journalisten über 11 Millionen Dokumente zugespielt. Darunter 4,5 Millionen E-Mails. Und was waren das für Dokumente? Keine Ahnung. Aber ich bin sofort raus auf die Straße und habe eine Umfrage unter Normalbürgern gemacht, ob sie noch durchblicken. Im Prinzip blicken wir als Normalbürger gar nicht mehr da durch. Super. Keiner blickt durch außer uns. Das wäre wirklich ein Traum. Pass auf, ich zeig dir mal was. Auf meinem Rechner. Was denn? Tschüss zusammen. Ja, tschüss allerseits. Tschüss, Frau Müller. Feiern Sie noch schön. Was ist denn mit denen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich denken sie sich irgendeinen Blödsinn aus, wenn die mal in Sektlaune sind. Ich hab's schon mal grob zusammengeschnitten und mit Musik gemischt. Zugekleistert. Hä? Nix, komm, spiel ab. A 128-year-old man living in Argentina claims to be Hitler. A 120-year-old man claims to be Adolf Hitler. Adolf Hitler is alive and well and living in Argentina, according to sensational reports that have spread around the world. There was information that Adolf Hitler is alive. An allegedly 128-year-old man in Salta, Argentina has announced he is in fact former Nazi leader Adolf Hitler. Kya waqai duniya ka badtareen dictator? Adolf Hitler. Starszy mężczyzna z Salty w Argentynie twierdzi, że jest niemieckim Adolfem Hitlerem. ¿Qué tal si te digo que este hombre asegura ser nadie más que Adolf Hitler? Un homme âgé de Salta en Argentine affirme qu'il est l'infâme dicton allemand Adolf Hitler. Ông 128 tuổi ở Argentina tự nhận là Hitler. Diktatör Adolf Hitler olduğu iddia ediliyor. Bunun arkasında ise makul sayılabilecek bazı sebepler bulunuyor. Nun geistert doch tatsächlich eine unglaubliche Geschichte durchs Netz, nämlich ein 128 Jahre alter Argentinier. Ja, der geistert wahrscheinlich auch bald. Der hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt und behauptet steif und fest, er sei Adolf Hitler. Okay, what? Zeitlich und optisch kommt das Ganze wohl hin, behaupten zumindest Beobachter und eben Leute in einschlägigen Foren. Aber halt, stopp, mich interessiert natürlich, was glaubt ihr? Kann an der Geschichte was dran sein? Kann das Adolf Hitler sein? Eure Meinung dazu? Ja, sehr lustig. Hitler lebt. Ja, aber nur auf so ein paar Quatschportalen. Das hat doch kein Mensch mitbekommen. Luther Adler. Le Floyd, der Typ, den wir da gerade gesehen haben, hat mehr als 3 Millionen Abonnenten. Ja, aber der labert doch nur rum, dass ihm die Meldung irgendwo als Blödsinnsmeldung begegnet ist. Und er fragt seine Fans, was sie davon halten. Ja, und? Hitler lebt. Mit 128 Jahren. Das einzig Interessante ist doch, wenn überhaupt, dass zwar viele bezweifeln, dass dieser alte Mann Hitler ist, aber das Alter selbst, das nehmen die hin. 128-Jähriger behauptet, er sei Adolf Hitler. Ich meine, erstmal behauptet er, 128 zu sein, und das ist ja schon Quatsch. Hitler lebt. Als Narrativ. Oh, jetzt fängst du auch mit diesem Narrativgedöns an. Weißt du übrigens, wie unser Narrativ geht, so als öffentlich-rechtliche? Narrativ bezeichnet ein sinnstiftendes Erzählmotiv, das in einem Kulturkreis oder einer gesellschaftlichen Gruppe Orientierung vermittelt. Hitler lebt. Und tschüss. Jetzt warte doch mal. Es geht doch gar nicht um diesen 128-Jährigen. Natürlich ist der Quatsch. Aber der Quatsch zeigt doch auch, dass immer und überall dauernd irgendwas über Hitler erzählt werden muss anscheinend. Hitler ist eine unendliche Geschichte und damit, Entschuldigung, ein Narrativ. Sinnstiftende Erzählung, die Orientierung vermittelt. Eigentlich sollten ja wir Sinn stiften und Orientierung vermitteln, so als Öffentlich-Rechtliche. Jetzt kapierst du es langsam. Genau das werden wir nämlich tun. Sinnstiftung, Orientierung, so wie es unsere urältesten Erzählungen tun, die Märchen. Und wenn er nicht gestorben ist, weißt du übrigens, wie viele Theorien es gibt, dass sich Hitler 45 nicht im Führerbunker umgebracht hat, sondern geflohen ist? Viele? Total viele. Und die willst du alle erzählen? Jo. Aber nicht, um herauszufinden, ob Hitler tatsächlich geflohen ist und überlebt hat. Natürlich nicht. Sondern um zu zeigen, welche Sinnstiftungsmechanismen und Orientierungsbedürfnisse uns dazu bringen, Verschwörungstheorien zu glauben. Genau. Mensch, jetzt läuft das zwischen uns. Das ist ja schon der reinste Schulfunkdialog. Was sind das eigentlich für Namen, die da im Hintergrund aufgesagt werden? Namen? Ah, so ein kleines pathetisches Element. Das ist so eine Art Walk of Fame. Alles Namen von Schauspielern, die mal Hitler gespielt haben. Klingt für mich wie eine Opferliste. Was Blödsinn. Vielleicht haben sie sich dem Projekt des Hitler-Verstehens geopfert. Harry Shearer. Anthony Scher. Peter Sellers. So, jetzt müssen wir aber recherchieren. Fluchttheorien, Überlebenstheorien, Dokumente, Akten, Artikel, Bücher, Radiosendungen, Fernsehsendungen, Internet. Michael Lissek und Walter Filz recherchieren, was sich nur recherchieren lässt. Sag mal, Filz und Lissek, normale Redaktionsarbeit machen die doch gar nicht mehr, oder? Nee, nur noch ihr Sektlaune-Projekt. Tagelang, wochenlang, monatelang. Sehen, hören, lesen, abgleichen, sortieren und noch mehr lesen, hören, sehen. Und dann? Und jetzt ab in die Tiefen der Geschichte mit einem eleganten Körper. Ich glaube ja eher, das wird eine Arschbombe. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Lass dich nicht hängen, Wolfi. Jetzt geht's erstmal nach Linz. Ich dachte, das ist Hitler in Person. Beschreibung: Seine rechte Backe war größer als die linke. Schwarzer Schnäuzer, genauso geschnitten, wie er ihn schneidet. Dunkle Augen, schwarzes Haar, sah gefärbt aus. Lass dich nicht hängen, Wolfi. Jetzt geht's erstmal nach Dänemark. Die Briten müssten schon da sein. Briten? Boah, Mann, jetzt zweifle ich wirklich an ihrem Verstand. Verzeihen Sie, aber hat Ihnen der Führer nie gesagt, dass die Briten... Also, eher mit den Briten... Lass dich nicht hängen, Wolfi. Jetzt geht's erstmal nach Spanien. Monasterio está cerca. Ein Kloster. Wie weit noch? Dos días de viaje. Dos días. Heißt es jetzt zwei Tage? Nein. Das heißt eingemachte Fotos. Eingemachte Fotos? Dos días. Días in dos. Ach, boah, Mann. Lass uns doch diese blöden Witze. Lass dich nicht hängen, Wolfi. Jetzt geht's erstmal nach Tibet. Wenn Sie sich bereit halten wollen zur Rasur des Kopfes, wie Sie schon gesehen haben, ist es bei den Mönchen nicht üblich, das Haar lang zu tragen. Was? Na, das ist ja barbarisch. Gehen's weg. Na, bitte nicht. Lass dich nicht hängen, Wolfi. Und jetzt hör auf, so traurig aus dem Fenster zu schauen. Komm, wir singen was. Wir sahen die Lichter von Paris hoch von Montmartre. Wir spürten tiefste Stille überm Niemandsland. Und Franco-Spanien war fein und das lag nicht allein am Wein. Wir hatten's in der Hand. Und jetzt geht's weit, weit weg. Unser Land haben sie geklaut. Weit, weit weg und zerstört, was wir gebaut. Komm, vergessen wir die Welt, doch die Heimat ruft uns laut, ruft uns laut. I've seen the Paris lights from high up on Montmartre and felt the silence hang below in no man's land. And all those Spanish nights were fine, it wasn't only about the wine, it still seems all it had. And I'm far, far away, with my head up in the clouds. And I'm far, far away, with my feet down in the crowds. Letting loose around the world, but the call of home is loud, still as loud. Absage, Absage, keine Antwort, Absage, keine Antwort, keine Antwort, Absage. Bin zurzeit leider zu beschäftigt, gebe ich generell keine Interviews zum Thema. Wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Instituts. Verbrannte Erde. Verbrannte Erde. Überall, wo ein amerikanisches Filmteam war. Und es war überall. Hunting Hitler heißt die Serie, die als Doku verkauft wird. Den Zuschauern und den Interviewpartnern. Drei Staffeln von 2015 bis 2018, produziert vom US-amerikanischen History Channel, verkauft in zig Länder in Deutschland unter dem Titel Hitlers Flucht bei NTV gelaufen. 25 Folgen à 42 Minuten gleich 17,5 Stunden. Zur Frage, wie und wohin Hitler geflohen sein könnte. Österreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Spanien, Kanarische Inseln, Marokko, Argentinien, Chile, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien. Die Hitlerjäger werden als Team von Spitzenspezialisten ausgewiesen. Internationale Ermittler, Nazijäger, Forensiker, Enthüllungsjournalisten, Militärspezialisten und der langjährige UN-Sonderermittler für Kriegsverbrechen, Dr. John Sensage. Teamleiter ist Bob Baer, Ex-CIA-Agent. Die Geschichten, die uns die Regierung erzählt, sind Lügen. Um die Wahrheit herauszufinden, tun die Spitzenspezialermittler, was man nur tun kann. Egal, welcher Weg zu unserem Ziel führt, wir schaffen es. Sie durchforsten den Dschungel. Hier im Dschungel kann man Leichen ohne Probleme loswerden. Sie durchsuchen Häuser. Ein Haus mit zwei Zimmern und einem Bad. Mitten im Dschungel. Sie suchen im Nirgendwo. Sie kennen den Ausdruck mitten im Nirgendwo? Das hier ist mitten im Nirgendwo. Der perfekte Ort für geheime Nazi-Aktivitäten. Sie gucken in Keller. Ein Weinkeller eignet sich perfekt, um ein Tunnelsystem zu verbergen. Sie gucken in Tunnel. Hier ist ein Tunnel. Unter dem Haus ist ein Tunnel. Sie gucken in jedes Loch. In circa 20 Zentimetern Höhe ist ein Loch, das für mich keinen Sinn ergibt. Momentan ist alles ziemlich geheimnisvoll. Und Sie stellen Fragen. Können Sie uns sagen, wie wir dorthin kommen? Nein. Wir behandeln das vertraulich. Sag ihm, dass ich seit 30 Jahren Ermittler bin und größere Geheimnisse bewahrt habe. Nicht alle geben Antworten. Wir können ihn nicht zwingen zu antworten. Wenn du nicht von hier bist, erzählen sie dir gar nichts. Schlechte Neuigkeiten. Sie wollte mir nichts erzählen. Und viele, die doch was erzählt haben, Ortsansässige, Ortskundige, Historiker, Archäologen, Experten aller Art, nachdem sie die fertige Serie gesehen haben, wollen sie nichts mehr erzählen. Niemandem. Nie wieder. Sage, keine Antwort. Möchte ich zu diesem Thema nichts sagen. Absage, keine Antwort. Da-da-da-da, die FBI-Akten. Der Stoff, aus dem die Filmserie ist, 700 Seiten. Hör mal das schöne Blättergeräusch. In der Serie sind die Akten aber digitalisiert und werden mit einem Computerprogramm ausgewertet. Das ist ein viel cooleres Geräusch, so bzz, bzz. Funktioniert wie eine Suchmaschine. Die geben da ganz spezifische Begriffe ein. Geben Sie mal Leiche, Tod und Identität ein. Suche läuft. Nicht schlecht. Ein paar Treffer haben wir. Sieht gut aus. Ohne so ein Programm wühlen wir ewig in den Akten. Also ich habe knapp 6 Stunden gebraucht. Tä. Das ist nämlich so. Von diesen 700 Seiten bringen 500 Seiten überhaupt nichts. Da ist Hitlers politisches Testament. Bekannt, veröffentlicht. Da sind Zeitungsartikel, auch woanders zugänglich. Dann allgemeine Einschätzungen zu Hitlers Charakter. Dann Hitler-Sammelbildchen. Die dokumentieren einfach nur den Führerkult, aber jedes Bildchen auf einer eigenen Seite abgelichtet. So, dann bleiben noch 200 Seiten mit Hinweisen auf Hitlers Flucht übrig. Gibt's ein paar Berichte von FBI-Agenten, die von Leuten gehört haben, die Hitler gesehen haben wollen. Dann haben sich manche Leute direkt ans FBI gewandt. Briefe, Postkarten, habe einen Mann gesehen, der wie Hitler aussieht. Er saß im Café, er stieg in einen Zug, er nahm ein Zimmer in einem Motel. So, die ganzen handschriftlichen Hinweise sind sowieso unleserlich. Namen und Adressen von vermeintlichen Zeugen und Informanten sind geschwärzt. Paargeschichten sind ganz lustig. Aber vor allem sind die Akten gut für ein 1A-Blättergeräusch. Absage. Aber wir haben ja noch mehr. 2 Dutzend Bücher, diverse Filme, zig Interviews, zig Seiten im Netz. Absage. Zusage. Wer? Wieland Giebel, Historiker, Jahrgang 1950. Gründer des Berlin Story Verlags und des Berlin Story Museums im Berlin Story Bunker. Seriös? Absolut. Ich fahr sofort hin. Und ich sortiere so lange die Fluchttheorien. Folgende Suchbegriffe: Flucht, Pläne, Fliegen, Flugzeug. Querverweis Berlin. Wäre schon schön, wenn man so genaue, spezifisch eingeengte Suchanfragen machen könnte. Wir lehnen ungefähr 80% der Anfragen von Journalisten ab. Also Sie haben Schwein gehabt. Sie muss ich deutlich sagen, wir googeln das vorher ganz genau. Wir gucken, was jemand vorher gemacht hat. Okay, wie sortiere ich das jetzt? Nach Fluchtzeiten, nach Fluchtzielen, nach Fluchtwegen oder nach Fluchtmitteln? 1-1. Wunderbar. Gut. Wohin gehen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt an den Anfang der Ausstellung Hitler, wie konnte es geschehen? Das von 2500 Quadratmetern fängt das an mit dem Film Hunting Hitler. Das gucken wir uns jetzt an. Erstmal Fluchtzeiten. Wann ist Hitler aus Berlin abgehauen? 2. April, 4. April, 21. April, 22. April, 26. April, 27. April, 28. April, 29. April, 30. April, 1. Mai, 2. Mai, 5. Mai. Lass das Vergangene vergangen sein. Wir haben hier, sehe ich gerade, eine Schautafel über den Film Hunting Hitler mit der Überschrift Die Verschwörungstheorie. Genau, diese Tafel hier hängt ganz am Anfang mit den Verschwörungstheorien, weil wir bei unseren vielen Führungen immer genau danach gefragt worden sind. Und zwar dieser Film Hunting Hitler, der ist in vielen Ländern gezeigt worden. Und die Leute, die sich für Hitler interessieren, irgendwie haben das mitgekriegt. Und zwar, sagen wir mal, das Volk, die Interessierten, nicht mitgekriegt haben, dass die Historiker, weil die haben sich das einmal angeguckt und haben dann gesagt, was für ein Schwachsinn. So, und jetzt Fluchtziele. Hörsching bei Linz, Rottach am Tegernsee, Magdeburg, Flensburg, Hamburg. Travemünde, Tschechien, Norwegen, Spanien, Tibet, Antarktis, Universum. Sonst wo? Antarktis und Universum lassen wir erstmal außen vor. Tschechien ignorieren wir. Norwegen, Spanien, Tibet machen wir später. Sonst wo? Was heißt das? 30. April. Hitler lässt sich mit einer V2 aus Berlin schießen und landet sonst wo. In dem ganzen Film kommen keine von den Top-Leuten vor. Das weiß aber nicht unbedingt der Zuschauer. Der sieht da die Experten. Da kommt ja ein Experte nach dem anderen in ganz vielen Ländern. Und der Eindruck, den man dabei gewinnt, ist, das ist eine super genaue Recherche. Und das kann gar nicht anders sein. Der Film lässt auch keinen Zweifel zu. Und jetzt die Fluchtwege. Na, auf jeden Fall muss er ja geflogen sein. 2. Mai. Hitler bricht mit einem Panzerverband zum Stadtrand durch. Und? Und steigt dort in ein Wasserflugzeug. Na also, und wo und womit fliegt er ansonsten? Per Hubschrauber direkt vom Führerbunker mit Ju-52 Wasserflugzeug von der Havel, mit Ju-52 vom Hohenzollerndamm, mit Fieseler Storch von der Ost-West-Achse, heute Straße des 17. Juni. Mit irgendeinem Flugzeug vom Militärflugplatz Berlin-Gatow. Wirf die Erinnerung weit von dir fort. Mit irgendeinem Flugzeug von Tempelhof. Mit einer Westland-Lysander vom Ufer des Müggelsees. Westland-Lysander? Das ist eine britische Maschine. Kriegen wir später. Kriegen wir später. Und deswegen fangen wir so groß mit zwei sehr großen Tafeln und einer Vitrine damit an, diese Verschwörungstheorie zu bekämpfen. Wir müssen die richtig massiv bekämpfen, sonst bleibt das in den Köpfen hängen. Noch lebt sie in dir, die Vergangenheit. Ja, das führt zu nichts. Manche Fluchttheorien dröseln alles klein klein auf, mit genauen Zeit- und Ortsangaben. Andere schreiben einfach nur, fliegt nach so und so. Sind jetzt in der ersten Etage und gehen in den ersten Raum der Ausstellung, in der es einen Vorspann gibt. Und da geht es ein bisschen um das, was die Menschen heute noch von Hitler so im Kopf haben, was im Spiegel stand, die Hitler-Tagebücher oder er ist wieder da. Also, im Grunde gibt es 5 oder 6 Haupttheorien, wie Hitler aus Berlin abgehauen sein könnte. Zu diesen Theorien gibt es vielleicht noch mal ein Dutzend Varianten. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt, ja, was gibt es? Ingenieure und Künstler. Was? Bürokraten und Genialiker. Was? Die Zähler und die Erzähler. Ja, klar. Die Forscher und die Forschen. Ja, natürlich. Zählende Forscher und Forscher-Erzähler. Ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. Dann haben wir darunter eine Aufstellung gemacht, wie oft Hitler bei YouTube vorkommt. Auch da einsame Spitzenposition. 5,7 Millionen Mal Hitler bei YouTube. Und dann weit danach, nach diesen 5,7 Millionen, kommt Einstein mit 2,3, Stalin mit 1,6 und Churchill fällt total ab mit 1,1. Verschwörungstheoretiker Typ 1. Der Zähler. Eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse. Oh, eine Bohne. Noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse. Wie viele Notausgänge hat der Führerbunker? Wie lang ist der Tunnel? Entfernung? Geschwindigkeit? Oh, eine Erbse. Welche Flugzeuge sind noch vorhanden? Welche Piloten noch verfügbar? Wo können welche Flugzeuge aufgrund welcher technisch-konstruktiven Eigenschaften starten? Wie weit können sie fliegen? Und oh, hoppla, eine Erbse. Können sie landen? Gegen diesen Verschwörungstheoretiker kommt man schwer an. Daten, Details, Diagramme, Distanzen, Techniktabellen, Pläne, Seitenlisten, Modelle. Und was haben Sie? Was glauben Sie denn, was das bedeutet? Woher kommt denn dieses Faszinosum Adolf Hitler? Weil er der größte Massenmörder war, den es jemals gab. Und man sich so schlecht erklären kann, wie das dazu kommt, dass jemand, eine Person dafür verantwortlich ist, das größte Unheil auf der Welt jemals, was jemals da war, angerichtet zu haben. Verschwörungstheoretiker Typ 2. Der Erzähler. Hitler, Hitler, Hitler flieht, weil er es kann. Und er kann's, weil er Hitler ist. Hitler hier, Hitler dort, Hitler schon am anderen Ort. Er ist schlau, er ist schnell, fliegt vom Keller ins Hotel, vom Hotel auf eine Ranch und da findet ihn kein Mensch. Aber ich weiß genau, wo er hin ist mit seiner Frau. Ich bin schlauer, ich bin durch und ich kenne keine Furcht. Und ich sag's euch jede Wette, Hitler ist eine Marionette von noch sehr viel größeren Mächten, die die Herrschaft haben möchten. Ja, ich sehe, ihr glaubt's mir schon. Durch die Kraft der Narration ist die Story gut geraten. Braucht kein Mensch genaue Daten. Ist doch Grütze, was der Fall ist. Suggestivität ist alles. Gegen diesen Verschwörungstheoretiker kommt man schwer an. Wie kann sie nur so blöd sein und den Historikern glauben? Den sogenannten. Und der Regierung, der angeblichen. Und allen, die dir vorschreiben, was du zu denken hast. Was die dir sagen, ist doch viel zu kompliziert, um wahr zu sein. Warum sollte sich ein Diktator, der die Weltherrschaft will, umbringen? Glauben Sie denn, dass diese Zahlen, die ja enorm sind, von Leuten generiert werden, die Aufklärung suchen, die wirklich verstehen wollen, was da passiert ist, die in die deutsche Psyche eintauchen wollen, die die Weimarer Republik verstehen wollen? Oder wo, ist das eine möglicherweise andere Form von Faszination? Doch, die Leute wollen das verstehen. Sonst würde es nicht so viele Filme über Hitler geben. Nachts ist es kälter als draußen. Cola schmeckt besser als aus dem Glas. Den Berg rauf ist schneller als zu Fuß. Wir alle kennen diese kleinen logischen Ausrutscher. Aber das sind die drei verrücktesten Logikfehler aller Zeiten. Nummer 3. Wer nichts sagt, verschweigt etwas. Ich arbeite seit über 10 Jahren an dieser Story. Ständig stößt man auf Leute, die Dinge vertuschen und andere decken wollen. Schwer herauszufinden, was genau hier geheim gehalten wird und warum. Nummer 2. Was gut erzählt ist, kann nicht falsch sein. Das ist eine starke Geschichte, die nach klaren Beweisen verlangt. Und die Nummer 1. Wer die Wahrheit sucht, darf keine Fakten hinnehmen. Uns werden geschichtliche Fakten verkauft, die gar keine sind. Vieles in der Geschichte hat sich anders abgespielt. Ich habe noch nie Fakten als gegeben hingenommen. Und das werde ich auch nie. Tunnel geben, jetzt noch ein Tunnel. Und wir kommen der Wahrheit immer näher. Das Ergebnis lässt auf einen Tunnel schließen. Die Tiefe ist perfekt für einen Tunnel. Let's go deeper. We wanna go deeper. Let's go deeper. We gotta go deeper. Tiefer, tiefer. Wir graben und graben. Jahrzehntelang wurde über diese Tunnel geredet. Wenn es sie gibt, dann finden wir sie. Tiefer, tiefer. Wir graben und graben. Sehen Sie den Tunnel? Ja. Tiefer, tiefer. Wir graben und graben. Laut den Berichten wurde dieser Tunnel extra für Hitlers Flucht gegraben. Vielleicht finden wir damit heraus, ob es unterirdische Tunnel gibt. Ja, die Nazis haben gerne Dinge vergraben. Tiefer, tiefer. Wir graben und graben. Es sind 7000 Quadratmeter Tunnel. 7000 Quadratmeter Tunnel. Tiefer, tiefer. Wir graben und graben. Ein Winden- und Transportsystem, das sich über die gesamte Länge des Tunnels erstreckt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Unglaublich. Tiefer, tiefer. Wir graben und graben. Das Tunnelsystem erstreckt sich über 7 Kilometer. Tiefer, tiefer. Wir graben und graben. Hey, alles okay bei dir? Diese Hunting-Hitler-Leute, die haben ein Tunnelsyndrom. Als wäre die ganze Welt untertunnelt. Auf der ganzen Welt gibt es Hinweise auf die Existenz eines über 1000 Kilometer langen Tunnelnetzes, was auch die entlegensten Gebiete miteinander verbindet. Auch hat man in Europa ein Netz aus unterirdischen Tunnelsystemen entdeckt, welches sich über Tausenden von Kilometern erstreckt und den ganzen alten Kontinent durchquert und die Türkei mit Schottland verbindet. Eine unglaubliche Distanz, die sogar unter dem Meer verläuft. Dir ist schon klar, dass bei YouTube zu jedem Scheiß ein Scheiß zu finden ist. Ja, weil jeder Scheiß von irgendwem geglaubt wird. Darum geht's doch. Ich habe gleich einen Interviewtermin. Christoph Neubauer. Der hat ein virtuelles 3D-Modell des Führerbunkers gemacht. Ah, so ein Computermodell. Virtuell in 3D. Das kommt im Radio sicher super. Blöd, Mann. Wenn er wirklich raus wollte, dann hätte es so viele Möglichkeiten gegeben für ihn. Diese ganze Reichskanzlei war komplett untertunnelt. Also es gibt wirklich dann unterirdische Tunnel müssen gewesen sein, weil ich finde im Garten der neuen Reichskanzlei zwei Ausgänge, die später angelegt wurden. Es gibt mehrere Ausgänge. Es gab zum Beispiel einen großen Abwasserschacht, der war begehbar. Da gab es ein großes Gully und wenn man mal ganz genau hinguckt und sich mal den History Channel Kram anguckt, dann sieht man nämlich vor dem Ausgang des Führerbunkers, vor diesem quadratischen Turm, ein riesengroßes, rundes Loch und da hätte Hitler reingekonnt. Laut den Berichten wurde dieser Tunnel extra für Hitlers Flucht gegraben. Hitler's escape. Wenn wir den anderen Tunnel noch finden, wird es umso wahrscheinlicher, dass Hitler Deutschland verlassen hat. Jetzt müssen wir noch die letzten 50 Meter rekonstruieren. Ein möglicher Tunnel. Am besten holen wir uns dazu einen Bodenradar. Da hätte er nur 3 Meter sozusagen vom Ausgang mal rüberspringen müssen, hätte er den Gully hochgehoben. Oder es hätte wahrscheinlich Günsche für ihn gemacht. Und dann wäre er da rein und dann hätte er dort bis zur Göringstraße durchkrabbeln können, wenn er wollen. Es muss immer einen Fluchtweg geben. Eine Flucht durch Berlin mit dem Auto oder einem Panzer war unmöglich. Man konnte sich nur wie ein Nagetier unterirdisch herausgraben. Es gibt unzählige Tunnel unter Berlin, die in alle möglichen Richtungen führen. Er hätte doch einfach durch die neue Reichskanzlei in die Keller gehen können. Dann gab es einen Durchgang zu den Wohnbauten an der Hermann-Göring-Straße. Dort gab es einen riesen Tunnel unterhalb des Fußweges. Und dieser Tunnel war verbunden mit der Nord-Süd-S-Bahn-Strecke. Das Ergebnis lässt auf einen Tunnel schließen. Bessere Beweise kann man sich nicht wünschen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann verlief der Tunnel doch so, oder? Ja. Vielleicht hat er einen Seitenausgang und der U-Bahn-Schacht auch. Vielleicht finden wir eine Öffnung. Aber dort gab es zum Beispiel einen Tunnel unter dem unter Reichsbahndirektion. Da stand zu nutzen nur im Falle eines Feuersturms und dann ging es in die U-Bahn rein. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass die neue Reichskanzlei solche Anlagen nicht hatte. Das wäre für ja Quatsch. Sehen Sie den Tunnel? Ja. Der führt zum Flughafen Tempelhof. Eine direkte unterirdische Verbindung. Er hätte doch eigentlich nur den Tunnel neben brauchen, der zum Beispiel zum Propagandaministerium rüberführt. Er hätte einen Tunnel zum Flughafen bauen lassen. Diesen Tunnel gab's und Es gab hundertprozentig Verbindung zum Auswärtigen Amt, das war das Nachbarhaus. Dann sind wir schon in der Wilhelmstraße. Da kann man sozusagen von der alten Reichskanzlei bis durchlaufen, bis zum Pariser Platz und dort zum Adlon-Bunker. Und dann ist man schon am Pariser Platz und dann ist man ja schon auf der Rollbahn, wo man dann wirklich, wenn man wollte, dann auch den Fieseler Storch nehmen könnte und dann einfach mal Berlin per Flugzeug verlassen. Let's go deeper. Dieser Tunnel gibt es unter Berlin. Hallo, ist 8 Kilometer. Hunderte Kilometer. Sie verbinden alle wichtigen Verkehrspunkte, wie zum Beispiel Bahnhöfe und Flughäfen. Ein 150 Kilometer langes Netz aus Tunneln und Bunkern. Hitler und Speer erbaut nur eine Stadt unter der Stadt. Wow, das ist der perfekte Fluchtweg. Und? Jede Menge Tunnel unter Berlin, sagt Neubauer. Ja, das sagen die Hunting-Hitler-Leute auch. Willkommen zu unserer kleinen Philosophie-Show. Heute ontologische Modalität für Super-Dummies. Wir unterscheiden zwischen A. Möglichkeit, B. Wirklichkeit, C. Notwendigkeit. Und das war's schon. Und immer dran denken. Beispiele! Ein Beispiel? Kein Problem! Die Möglichkeit, durch Tunnel zu fliehen, bedeutet nicht, dass man's wirklich tut. Und notwendig ist es schon gar nicht. Irgendwelche Gegenargumente? Warum sollte sich ein Diktator, der die Weltherrschaft will, umbringen, wenn er durch die Tunnel fliehen kann? Genau, wäre sinnlos. Diese Hunting-Hitler-Leute sind logikrenitent. Was möglich ist, ist auch wirklich. Was sein könnte, ist auch so. Das ist die Verschwörungslogik. Wir hatten mal ein Nachbarskind, die dachte sich die wildesten Geschichten aus. Und wenn man sie fragte, wie kommst du denn da drauf, zuckte sie mit den Achseln und sagte, kann doch sein. Könnte es unterirdische Tunnel geben? Wir haben nie einen solchen Tunnel gefunden. Aufgrund des erhaltenen Bauplans wissen wir aber, dass es das Vorhaben gab. Das ist ja unser großes Problem. Also wir Deutschen überlassen unsere Geschichtsaufarbeitung den Amerikanern und wundern uns dann, dass so ein Schrott bei rauskommt, wenn wir ins Fernsehen gucken. Und wenn NTV dann läuft, dort laufen dann diese amerikanischen Shows schlecht ins Deutsche übersetzt, sehen wir natürlich das, was die Nation, die ganz stolz ist, dass sie den großen Führer besiegt haben, daraus machen sozusagen, also es ist ja logisch, dass sie den viel gewiefter und intelligenter darstellen wollen, ihren Feind, den sie besiegt haben, als wir jetzt. Und da wird dann noch eine unterirdische Autobahn schnell dazu gedichtet, weil das ist dann noch viel spannender und das zeigt ja, wie großartig die Soldaten waren, die den Typen dann wirklich dann irgendwie noch in die Hand bekommen haben. Das wird nicht. Nee. Da führt kein Führer raus. Komm, wir singen so, als wäre noch alles schön. Frühlingsnacht an der alten Hafen. Tausend Sterne überm Grunewald. Fern das Funkturmlicht. Ist nicht verdunkelt. Und das Mondgesicht. Und das muss wohl Schildhorn sein. Na, die haben Nerven. Noch Tanzmusik erschallt. Ach, Frühlingsnacht an der alten Havel. Und dazu ne Kleinigkeit am Mut. Ein Berliner macht nicht große Schwafel. Doch er schwärmt gewaltig für Natur. Guck mal, das kleine Rohr da. Ein Rohr? Na da, mitten in der Havel. Ein senkrechtes Rohr mit einem Knick am Ende. Du, das bewegt sich. Tatsache. Sieht aus wie... Aber das kann doch nicht sein. Bohrmann, wo sind denn jetzt meine Koffer? Die passen hier nicht rein, Frau. Führer, Der Platz hier ist äußerst begrenzt. Ja, das ist mir nicht entgangen, aber das Boot hat doch wohl einen Kofferraum. Bedauere, Frau Führer, aber die U-Boote der Klasse WK-202 verfügen nicht... Und hören Sie endlich mit diesem Frau Führer auf. Wir haben nicht geheiratet. Das waren unsere Doppelgänger. Mensch, Bohrmann, wieso Sie der Wolf für einen gescheiten Kopf heute? Das wird mir ewiger Rätsel bleiben. Jawohl, Frau. Ja, und wie lange gondeln wir jetzt da noch rum? Ein paar Minuten noch. Dann sind wir im großen Wannsee. Du meinst, das ist ein U-Boot? Und gleich ist es im Wannsee. Siehst du da die kleinen Lichter übern Wannsee wehen? Weißt du, Kind, ich bin kein Dichter, nee. Aber das ist schön. Ja, aber was sind denn das nur für Lichter? Wir haben noch Verdunkelung. Das Walter-U-Boot WK-202 sah so aus, als würde es einem späteren Album der Beatles entstammen. Als die gelben, roten und grünen Leuchtkugeln und an kleinen Fallschirmen niedergehenden Leuchtfeuer um 23.55 Uhr des 30. April 1945 über der Spree hing, leuchtete das graue Unterseeboot in den finsteren und blutigen Gewässern in den entsprechenden Farben. Die Geheimdienste arbeiten übrigens auch mit bekannten Popgruppen zusammen. Die Beatles waren eine MI6-Coverband. Der Song Yellow Submarine war tatsächlich eine Anspielung. Geheimdienstkreise verständigen sich untereinander auch über versteckte Andeutungen in Liedtexten. Die Briten müssten schon da sein. Briten? Boah, Mann, jetzt zweifle ich wirklich an Ihrem Verstand. Verzeihen Sie, aber hat Ihnen der Führer nie gesagt, dass die Briten... Dass er mit den Briten... zusammenarbeitet? Na, gar nicht hat er das gesagt. Und seit wann soll das bitte sein? Seit 1912. Aber da war der Wolfi doch ein brotloser Künstler, der nicht gewusst hat, was er mit sich anfangen soll. Eben. Einmal kurz, einmal lang. Das ist er. Ah, Mr. Bowman. Mei, well, schaut der gut here aus. Here we are. And Mr. Hitler, Mrs. Hitler. Ich bin, welcome. My name is not Hitler. I'm Mrs. Braun, Eva Braun. Hallo, hello, Mr. Mein Name ist Fleming. Ian Fleming. Wie geht es Ihnen? Geschüttelt oder gerührt? Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Die Fahrt hat Sie geschüttelt, Madame, und mein Anblick gerührt. Nice wording. Have to remember that, in case I become a writer. Sie sprechen Deutsch? Jawohl! Zu Befehl! Aber was ist mit dem Führer? Er spricht gar nicht. Herr mein Führer, everything okay? Der Wolf ist ein bisschen indisponiert. Sag mal, warum wollten wir nochmal, dass Hitler nichts sagt? Weil das immer nur schlechte Parodien werden. Ach ja, genau. Okay, wir müssen warten auf ein Flugzeug. Ich komme wieder. Hör mal da, ein Fröschlein quakt. Hier bleiben wir, bis es tagt. Frühlingsnacht an der alten Hafen. Tausend Sterne üben grüne Wald. Fern das Funkturmlicht. Und sieh mal da, das Mondgesicht. Du, und das muss wohl Schildhorn sein. Hui, jetzt noch Tanzmusik erschallt. Ach. Mir wird kalt. Komm, lass uns gehen. Wird schon bald hell. Im Moment noch. Hörst du das? Da kommt ein Flugzeug. Komm weg hier, wenn die uns sehen. Die interessieren sich nicht für uns. Und jetzt ist es im See gelandet. Das ist eine U-52. Die ist von uns. aber ohne Abzeichen. Nun komm endlich. Hello everybody. Dear Sir, dear Madam. Umsteigen bitte. Let's step off roof. Mr. and Mrs. Rabbit. Rabbit? Sorry. Mein persönlicher Codename für Sie. Weil Sie jetzt fliehen. Wie die Hasen. Hast du gehört, Wolfi? Du bist jetzt ein Hasi. Und ich darf vorstellen, Ihr Pilot. Hanna Reitsch, mein, das ist ja wunderbar. Wie haben Sie es bloß daher geschafft? Ich ließ mich mit einer Militärmaschine bis in eine Höhe von 5.000 bis 6.000 Meter schleppen und dann begann ich mit ausgefahrenen Bremsklappen einen immer steileren Gleitflug, immer steiler, bis es schließlich am Ende möglich war, aus 6.000 Meter Höhe in senkrechtem Sturzflug hinunter zu schießen, zu stürzen. Direkt zu uns! Ach, sie tollkühne Person! Quite amazing. Aber nun, bitte zum nächsten Flug. Da können Sie sich alles erzählen. Sie bleiben da, Bohrmann. Irgendwer muss das U-Boot zurück in die Ostsee fahren. Nach ihrem Pickup am Wannsee hätten sie direkt nach Spanien fliegen können, aber aus Sicherheitsgründen, der Verwirrung von Augenzeugen und dem Bedarf für britischen Deckmantel, flogen sie... Na, da geht die Grammatik aber aus dem Leim. Da ist halt eine schludrige Übersetzung. Flogen sie 15 Minuten vom südwestlich von Berlin gelegenen Wannsee zu ihrem zweiten Pickup beim südöstlich von Berlin gelegenen Müggelsee. Da fliegt die Ju wieder weg. Und die Lichter sind auch aus. Wollen wir noch ein paar Minuten bleiben? Ach, Frühlingsnacht an der alten Havel. Und dazu eine Kleinigkeit, Amour. Ein Berliner macht mich groß, ihr Schwafel. Doch er schwärmt gewaltig für Natur. Du, jetzt sind wir direkt kitschig geworden. Und das macht doch nichts. Kitsch ist doch mal ganz schön. Ein Riesenquatsch. Und noch lange nicht zu Ende. Das sind übrigens Michael Lissek und Walter Filz, Redakteure beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie versuchen, bei den Hitler-Flucht-Verschwörungstheorien durchzublicken. Zu didaktischen Zwecken. Sie wissen schon, postfaktische Zeiten, Fake News. Da muss es Orientierung geben. Ein Berliner macht nicht groß, ihr Schwafel. Doch er schwärmt im Frühling für Natur. Jetzt erzählen Sie aber doch einmal, Hanna. Wie sind Sie eigentlich zum Fliegen gekommen? Keiner wusste, wodurch es kam, dass ich schon als ganz kleines Kind, ohne dass es mir selbst bewusst war, mit ausgebreiteten Armen vom Balkon hinunterspringen wollte. Vom Balkon? Hast du das gehört, Wolfi? Ja, und wie haben das die Buben gefunden, dass da ein Mädel so hoch hinaus wollt? Es war damals noch gar nicht üblich, dass Mädchen flogen. Und ich wurde in keiner Weise von dem Burschen etwa mit Freude begrüßt, sondern sie fanden es höchst überflüssig, dass Mädchen jetzt auch fliegen wollten. Mir war das gleich, was die anderen dachten. Ich sehnte mich ja nur nach einem. Ich wollte hinauf. Ja, hinauf. Und uns nimmt's jetzt mit. Es war ganz einfach Schicksal. Stopp, stopp, stopp, stopp. Quatschanalyse. Also, bisher war das alles nach dem Buch Hitler was a British Agent von Greg Hallett, Jahrgang 61, Verschwörungstheoretiker aus Neuseeland. Durchgeknalltheitsklasse A. Genau, U-Boot zum Wannsee, Flug zum Müggelsee, Pilotin Hannah Reitsch, Vergleich Yellow Submarine, Mr. und Mrs. Rabbit als Codenamen und Ian Fleming, der spätere James-Bond-Autor, als Verbindungsagent. Ach, wir können Hallett auch mal hören, so einfach als Hintergrundgeräusch. Ian Fleming got Adolf Hitler out of Berlin on the 2nd of May 1945. So we'll talk about Hitler's escape for a bit. This is in Hitler was a British agent. Hitler escaped from the bunkers Ja, schön. Mit dem U-Boot zum Wannsee und dann ein Flugzeug, um zum Müggelsee zu fliegen. Da hätten sie ja auch direkt hinfahren können. Einfach die Spree in die andere Richtung. Ja, das steht aber auch bei Hallett. Da wären sie die Spree stromaufwärts gefahren und hätten den Motor mehr aufdrehen müssen. Das hätte man dann gehört. Klar, während ein Flugzeug ja unhörbar ist und unsichtbar sowieso. Und am Müggelsee steigen sie in ein britisches Flugzeug und fliegen nach Barcelona. Puh, okay. Was für ein britisches Flugzeug? Westland Lysander. Reichweite? Allerhöchstens 1000 Kilometer. Wie weit ist Barcelona von Berlin entfernt? 1500 Kilometer Luftlinie. Aber hier ist ein Foto. Es gibt das Flugzeug auch mit einem riesen Extratank unten dran. Okay, und wie fliegt man so Luftlinie geradeaus nach Barcelona im Mai 1945? Sieht keiner? Merkt keiner? Hallett schreibt, Hannah Reitsch sei mit ihrer U-52 mitgeflogen. Um eventuelle Schießereien auf sich zu ziehen. Beziehungsweise flog sie unterhalb der Lysander in einem vorher vereinbarten vorbestimmten Muster, um alle sowjetischen Befehlshaber zu warnen, dass es sich hier um eine RAPWI-Aktion handelte, deren Flugzeuge nicht angegriffen werden sollten. RAPWI bedeutet übrigens Recovery of Allied Prisoners of War and Internees. Allied Prisoners of War and Internees, aber wie auch immer. Und damit man die erkennt, fliegt man in vorbestimmten Mustern? Bei einer Reisegeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern dauerte der direkte Flug nach Barcelona ca. 8 Stunden. Okay, was hat die U-52 für eine Reisegeschwindigkeit? 180. Und wie lange braucht man mit Tempo 180 ins 1500 Kilometer entfernte Barcelona? 8 Stunden und 20 Minuten. Wie? Dann stimmt die Rechnung am Ende ja. Ja. Was ist das denn? Wir sind in die Falle gegangen. Was für eine Falle? Wir haben Details überprüft. Technische Daten, Entfernungen, Strecken. Damit gehen wir den Verschwörungstheoretikern auf den Leim. Denn im Detail stimmt ja bei denen alles. U-Boot-Längen, Flugzeuggeschwindigkeiten. Kann ja auch jeder überprüfen. Das heißt, wenn wir uns auch im Detail verlieren... Dann haben wir den ganzen großen Quatsch praktisch schon hingenommen. Schulfunk-Dialog, Schlaumeier, Kategorie 1. Wir wollen hier raus! Hallo? Kann mal die Falle aufmachen? Oder ist das jetzt hier so ein Exit-Spiel, wo wir den Schlüssel finden müssen? Hier ist aber überhaupt kein Schlüssel. Komm, mach mal auf, ist nicht mehr lustig. Wir haben es kapiert. Hallo? Aufmachen! Jetzt macht verdammt noch mal diese scheiß Falle auf! Akte 8.8. Die 1000 Leben des Adolf Hitler wird fortgesetzt.